mich am Boden und meine Seele müde, wenn ergenaht mein Herz von Last so schwer, dann halt ich ein und warte in der Stille, bis du dann kommst und setzt dich hin zu mir. Du hebst mich an, dass ich auf Bergen stehen kann. Du gibst mir Mut, auf stürmisch See zu gehen. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern stehen kann. Du hebst mich an, zu mehr als was ich bin. Es gibt kein Leben ohne Hunger. Jed rastlos Herz wirkt Unvollkommenheit. Doch wenn du kommst und mich erfüllst mit Wunder, manchmal glaub ich, seh ich die Ewigkeit. Du hebst mich an, dass ich auf Bergen stehen kann. Du gibst mir Mut, auf stürmisch See zu gehen. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern stehen kann. Du hebst mich an, zu mehr als was ich bin. Du hebst mich an, dass ich auf Bergen stehen kann. Du gibst mir Mut, auf stürmisch See zu gehen. Ich bin stark, wenn ich auf deinen Schultern stehen kann. Du hebst mich an, zu mehr als was ich bin. Du hebst mich an, zu mehr.